Hi people. Hallo Leute. Let's get you in and then we start. Kommt rein und dann fangen wir an. It's so good to have you with us. Es ist so gut, dass ihr hier seid. It's such a pleasure to teach you. Und es macht so viel Spaß, euch zu lehren. I love to teach hungry people. Ich liebe es, hungrige Leute zu unterrichten. Good evening, good evening, good evening. Guten Abend, guten Abend. Next week we're going to do lives answering questions. Nächste Woche machen wir Lives, in denen wir Fragen beantworten. So I asked my team to get ready the question box. Also ich habe mein Team gebeten, die Fragenbox fertig zu machen. And then they are going to do that. Und dann machen sie das auch. Again. Noch einmal. My son Matthäus. Mein Sohn Matthäus. Greetings from Canada. That's beautiful. Oh, Grüße aus Kanada. Das ist schön. My son Matthäus. Mein Sohn Matthäus. In Brasilia. In Brasilia. He is doing a great series about finances and tithing. Macht eine großartige Lehrserie über Finanzen und den Zehnten. And I'm only saying this because I'm so proud of how well he teaches. Und ich sage das nur, weil ich so stolz drauf bin, wie gut er lehrt. So here we are pinning him right now. Und dann pinnen wir ihn hier an. If he can. Wenn wir das können. Oh, he's messing everything up, my son. Oh, mein Sohn bringt alles durcheinander. Okay, we pinned him. Here he's pinned. So, er ist gepinnt. He did a good serious teaching on the coming of the Lord Jesus. Er hat eine gute Lehrserie über das Kommen des Herrn Jesus. Leva balinha pra EPS, leva nada. Bringe Süßigkeiten mit zum EPS. A king that sorrows and Jesus. Adriana. Wer sagt das? Oh, Adriana. Nur Adriana kann sowas sagen. No. Ja, bring es mit. Nein, du musst gar nichts mitbringen. Adriana, não vai dar, ele come todos. Das geht gar nicht. Daniel wird sonst alles aufessen. Okay, let's go. Okay, fangen wir an. Got about 500, almost 600 people. Wir haben fast 500 oder 600 Leute. People. Leute. All of these lives are on my YouTube channel. All diese Lives sind auf meinem YouTube-Kanal. And they also are on Spotify as audio. Und sie sind auch als Audios auf Spotify. On Spotify there's also an incredible audio. Auf Spotify gibt es auch ein großartiges Audio. It's my experience when my heart stopped and I went to heaven. Über meine Erfahrung, als mein Herz aufgehört hat zu schlagen und ich in den Himmel kam. Das könnt ihr auch auf Spotify finden. I think it's called a radio interview about heaven or something. Es heißt, glaube ich, Erfahrung, als ich in den Himmel kam oder so ähnlich. There is Matthäus, he's already watching. Ah, schaut, Matthäus guckt schon zu. Matthäus, I actually watched your teaching. Very good job, son. Matthäus, ich habe deine Lehre angeschaut. Sehr gut, mein Sohn. Okay, I'm gonna turn the comments off. Okay, ich schalte die Kommentare ab. And I'm gonna get going. Und jetzt geht's los. I've realized through this life. Ich habe während dieser Lives festgestellt, that first of all, people don't know how to pray. Dass Leute nicht wissen, wie man betet. That's not so shocking to me because I know how religious the church has become in general. Das ist nicht so schockierend für mich, denn ich weiß, wie religiös die Kirchen im Allgemeinen geworden sind. But I've also known people don't know how to spend time with Jesus unless they can come to him with a shopping list. Aber ich habe auch gesehen, dass Leute nicht wissen, wie sie Zeit mit Jesus verbringen sollen, wenn sie nicht zu ihm mit einer Einkaufsliste kommen. See this? Seht ihr das? It's a devotional book. Es ist ein Andachtsbuch. 365 days to grow in your spiritual victory. 365 Tage, um in deinem geistlichen Sieg zu wachsen. You can find this on my website. Das könnt ihr auf meiner Website finden. rhlivaria.com.br. hrlivaria.com.br. I think two more days where we have only the promotion New Covenant and No Limits together. Ich glaube, wir haben nur noch zwei Tage lang das Angebot für die beiden Bücher Leben in der Fülle und Leben ohne Begrenzungen. After that, you have to pay the normal price. Und danach müsst ihr den normalen Preis bezahlen. We said 7 days and we do 7 days. That's what we do. Wir sagten 7 Tage und dann machen wir auch 7 Tage. So ist das. You know, it was so wonderful. Wisst ihr, es war so wunderbar. I had a long audio. Ich hatte ein langes Audio. A pastor. Ein Pastor. And I had a discussion with this pastor about prayer a few years ago. Und mit diesem Pastor hatte ich vor einigen Jahren eine Diskussion über Gebet. Because he didn't agree with what I was teaching. Denn er war nicht mit dem einverstanden, was ich lehrte. But listen. Aber hör zu. He's now studying Greek. Jetzt studiert er Griechisch. Not only is he studying Greek. Und er studiert es nicht nur. He is translating the New Testament from Greek into Portuguese. Sondern er übersetzt das Neue Testament vom Griechischen ins Portugiesische. And he sent me a long audio. Und er schickte mir eine lange Sprachnachricht. Explaining to me about the Lord's Prayer. Und erklärte mir etwas zum Vater Unser. and telling me some amazing stuff. Und er sagte mir ein paar faszinierende Dinge. Basically everything I'm teaching he's discovering by going into the original Greek. Im Grunde genommen entdeckt er alles, was ich schon lehre, indem er den griechischen Urtext studierte. He said there is no asking in prayer for new covenant Christians. Er sagte, es gibt für Christen im Neuen Bund kein Bitten im Gebet. So remember. Also erinnert euch. You have to understand that everything Jesus said you must read through the lenses of the finished work of the cross. Ihr müsst verstehen, dass ihr alles, was Jesus sagte, durch die Brille des vollbrachten Werkes am Kreuz lesen müsst. For me it is shocking. Für mich ist es schockierend, that every day I get messages. Dass ich jeden Tag Nachrichten bekomme. People get hung up on one verse that they find in the Bible somewhere. In denen sich Leute an einem Vers aufreiben, den sie irgendwo in der Bibel finden. That seems to prove that what I'm teaching is wrong. Der zu beweisen scheint, dass das, was ich lehre, falsch ist. First of all, let me say this again. Ich sage es noch einmal. I don't know everything. Ich weiß nicht alles. I don't even have to know everything. Ich muss noch nicht mal alles wissen. I don't even care. Es ist mir auch egal. Because God doesn't love me any less if I know everything or if I don't. Denn Gott liebt mich nicht mehr oder weniger, wenn ich alles weiß. He loves me. Er liebt mich. He is good. Er ist gut. Listen, one of the biggest revelations he's ever given me. Hört, eine der größten Offenbarungen, die ich jemals hatte. Reinhard. I don't love you because you are good. I love you because I am good. Ich liebe dich nicht, weil du gut bist. Ich liebe dich, weil ich gut bin. And I'm always good. Und ich bin immer gut. I always love you. Darum liebe ich dich immer. You can relax. Und darum kannst du dich entspannen. Because I relax. Weil ich entspannt bin. But just get this, please. Aber bitte begreif das, bitte. You have to understand and interpret the Bible through the finished work of the cross. Ihr müsst die Bibel durch das Kreuz verstehen und interpretieren. Not Jesus and his teaching makes a difference, the cross makes a difference. Nicht Jesus und seine Lehre machen den Unterschied, das Kreuz macht den Unterschied. I've decided I'm going to do an actual course about the new covenant. Ich habe beschlossen, dass ich einen richtigen Kurs über den neuen Bund machen werde. The most intense teaching I've ever done about the new covenant. Die intensivste Lehre über den neuen Bund, die ich jemals gemacht habe. And I'm going to professionally record it. Und ich werde es professionell aufzeichnen lassen. Because if you don't understand the finished work of the cross, nothing makes sense to you that I've been speaking. Denn wenn du das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstehst, macht nichts von dem, was ich sage, irgendeinen Sinn. You see, what Jesus said, was Jesus sagte, unless you understand that many things he never said to you, you get in trouble. Wenn du das nicht verstehst und viele Dinge, die er sagte, dass sie nicht auf euch zutreffen, dann kommst du in Schwierigkeiten. The other thing is, we've been taught for decades to pray in a very wrong way. Und das andere ist, uns wurde seit Jahrzehnten beigebracht, auf eine sehr falsche Weise zu beten. So remember, the Lord's Prayer is not a prayer that we just repeat. Also erinnert euch, das Vater Unser ist nicht einfach nur ein Gebet, das wir nachsprechen. Jesus even told the disciples in the same chapter, don't repeat the same words. Jesus hat den Jüngern sogar im selben Kapitel gesagt, wiederholt nicht dieselben Worte. So Jesus said, don't repeat the words over and over again. And what do? We take the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be the name. Blah, blah, blah, blah. Also Jesus sagte, wir sollen Gebete nicht immer wieder wiederholen. Und was machen wir? Wir nehmen das Vater Unser und beten, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Jesus said, don't do that. And yet we think that's what we have to do. Jesus sagte, mach das nicht. Und trotzdem denken wir irgendwie, dass wir das tun müssen. So yesterday we said it all starts with Jesus, with God being our Father. Gestern haben wir gesagt, es beginnt alles damit, dass Gott unser Vater ist. Then we have to actually make his name sanctified in our own life. Dann müssen wir seinen Namen tatsächlich in unserem Leben heiligen. That means if his name, which is his character, das heißt, sein Name, der sein Charakter ist, his name is his character. Sein Name ist sein Charakter. He can't act against his name. If he does, he's a liar. Er kann nicht entgegen seines Namens handeln. Falls er das tut, dann ist er ein Lügner. We said prayer comes from two root words in Hebrew. Und Gebet kommt von zwei Wurzelwörtern im Hebräischen. Judge and reconcile. Julgar e reconciliar. Urteilen und versöhnen. Schaut euer Leben an. In the light of the name of your Father in heaven. Im Lichte des Namens eures Vaters im Himmel. And then you check your own life. You make a judgment. Und dann überprüfst du dein eigenes Leben und fällst dein Urteil. And you say, hang on a minute. Und du sagst, Moment. These two things don't match. Diese beiden Sachen passen nicht zusammen. I have to reconcile them. Ich muss sie versöhnen. Reconcile, you put them back together. together until they're perfectly restored. Versöhnen heißt, sie so lange zusammenzubringen, bis sie vollkommen wiederhergestellt sind. The Greek word reconcile means two things that were broken are put together in absolute perfect harmony. Das griechische Wort versöhnen bedeutet, zwei Dinge, die zerbrochen sind, in absolut vollkommener Harmonie zusammenzubringen. So here is this simple way to pray. Also hier ist die ganz einfache Art zu beten. Quit asking God to fix your problem, please. Hört auf, Gott darum zu bitten, eure Probleme zu lösen, bitte. Please. Bitte. I can't say it often enough. Ich kann es nicht oft genug sagen. Prayer without faith is sin. Gebet ohne Glauben ist Sünde. It's sin. Es ist Sünde. Romans 14:23. Everything that's not of faith is sin. Römer 14, Vers 23. Alles, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. If you keep asking God every day to provide for you, but you are not 100% sure that provision belongs to you, you are sinning. Wenn du Gott jeden Tag bittest, für dich zu sorgen, aber du nicht 100% sicher bist, dass Versorgung dir gehört, dann sündigst du. And if you believe, you are sure that it belongs to you. That's what the scripture says. Und wenn du glaubst, dann bist du absolut sicher, dass es dir gehört. Das sagt die Schrift. Fix your heart, people. Räum dein Herz auf, Leute. Tomorrow we'll teach about how to fix your heart. Morgen werde ich euch beibringen, wie ihr euer Herz in Ordnung bringt. So we said that we have to take the names of God and reconcile. That means we bring them to one unity in our heart. Wir haben gesagt, dass wir die Namen Gottes nehmen müssen und sie versöhnen. Das heißt, wir bringen sie in Einheit in unserem Herzen. Look, I'm so convinced. Schau, ich bin so überzeugt davon. That the worst thing anybody can do in a crisis is to pray the way we've learned to pray. Dass das Schlimmste, was jemand in einer Krise tun kann, ist so zu beten, wie wir es gelernt haben. Let me say this again. Ich sage es noch einmal. Because I get so many messages, you people are writing notes. I love that. Denn ich bekomme so viele Nachrichten und ihr Leute macht euch Notizen. Das gefällt mir. I love to take notes. Ich mache mir selber gerne Notizen. My prayer seat is right there behind me. Mein Gebetsstuhl ist gleich da hinten. Every day, that's where I sit. Dort sitze ich jeden Tag. Spend time with Jesus. Und verbringe Zeit mit Jesus. Look, I show you. Ich zeig's euch. This is right next to where I sit. Das liegt direkt neben meinem Platz. This is right next to where I sit. Das liegt auch direkt neben meinem Platz. This is right next to where I sit. Das liegt direkt neben meinem Platz. This is right next to where I sit. Und das liegt auch neben meinem Platz. See that? Seht ihr das? You know why? Wisst ihr warum? Because I don't sit down bombarding God with my problem. Denn ich sitze dort nicht und bombardiere Gott mit meinen Problemen. Prayer is first of all alignment with my heart with His. Gebet ist allererstes die Angleichung meines Herzens an Seins. Prayer is discovering His beautiful will for me. Gebet ist seinen herrlichen Willen für mich zu entdecken. Prayer is much more listening than talking. Gebet ist viel mehr Hören als Reden. Well, if it's more listening than talking, I need to write things down that He says. Also wenn es mehr Hören als Reden ist, dann muss ich Sachen aufschreiben, die er mir sagt. So my iPad is full of notes for things God said. Darum ist mein iPad voller Notizen über Dinge, die Gott mir erzählt hat. Reinhard, I can never hear God in my prayer time. Reinhard, ich kann Gott in meiner Gebetszeit nie hören. I have a solution. Ich habe eine Lösung. Shut up. Halt den Mund. It's not that complicated. Es ist nicht so kompliziert, wisst ihr? You know, if you don't shut your mouth, you will never hear God. Wisst ihr, wenn ihr nicht einfach den Mund haltet, werdet ihr Gott nie hören. I've told you this in previous teachings. Ich habe euch das schon vorher in einer Lehreinheit gesagt. Thank and praise, thank and praise, thank and praise. Focus on Him. Dank und Lobpreis. Fokussiert euch auf ihn. And then be quiet. Und dann seid still. When your thought wanders, just turn it back to Jesus. Wenn eure Gedanken weglaufen, dann richtet sie einfach wieder auf Jesus. You know what I do a lot in my... Wisst ihr, was ich ganz oft in meiner Gebetszeit mache? I do this. Ich mache Folgendes. Jesus, you are so amazingly beautiful. Jesus, du bist so absolut wundervoll. You are so, so beautiful. Du bist so, so wunderschön. This morning I cried so much when I was praying. Heute Morgen habe ich so viel geweint, als ich gebetet habe. Not when I was talking to him, but when he was talking to me. Nicht als ich mit ihm gesprochen habe, sondern als er zu mir gesprochen hat. He showed me the cross. Er zeigte mir das Kreuz. I was just weeping. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. And I couldn't stop saying, you are so beautiful. You did all this for me. You're so beautiful. Und ich sagte, du bist so wunderschön. Du hast das alles für mich getan. Du bist so herrlich, Herr. One hour this morning felt like 3 minutes. Heute Morgen fühlte sich eine Stunde an wie 3 Minuten. I just like, psh, she goes like this. Und sie ging einfach so vorbei. Why am I so convinced that the worst thing anybody can do is to pray as the first reaction to the problem. Warum bin ich so überzeugt davon, dass das Schlimmste, was jemand tun kann, Gebet als Reaktion auf ein Problem zu gebrauchen? When I say to pray, und wenn ich sage Gebet, I'm not talking about the prayer that we are learning. Dann spreche ich nicht von der Art Gebet, wie wir es gelernt haben. I'm talking about the prayer that you used to do. Ich spreche von der Art zu beten, wie ihr es bisher verwendet habt. Und warum denke ich, dass das das Allerschlimmste ist? Here is why. Das ist der Grund. Without faith, your prayer is a completely wasted energy. Ohne Glaube ist dein Gebet vollkommen verschwendeter Energieaufwand. Listen. Hör zu. If you are in a crisis, wenn du in einer Krise bist, and if you try to pray intensely to convince God to fix your crisis, und wenn du versuchst intensiv zu beten und Gott davon zu überzeugen, dein Problem zu lösen, it's much better not to do that and go and run 10 kilometers. Dann ist es viel besser, das nicht zu tun und stattdessen rauszugehen und 10 Kilometer zu reden. Because at least if you run 10 kilometers, you clear your mind. Das ist viel besser, denn wenn du 10 Kilometer rennst, dann bekommst du zumindest einen klaren Kopf. If you're not fit enough to run 10 kilometers, you will be so worn out that you can't do your religious prayer. That's good too. Und wenn du nicht fit genug bist, um 10 Kilometer zu rennen, dann wirst du so erschöpft sein, dass deine religiösen Gebete, dass du die nicht mehr machen kannst, und das ist auch gut. So that'd be very good for you. Also das ist wirklich gut für euch. But why is it the worst thing to do? Warum ist das das Schlimmste, was wir tun können? Because your focus is not on the greatness or the goodness or the beauty of God. Weil dann der Fokus nicht auf der Größe oder der Güte oder der Herrlichkeit Gottes ist. Your focus is on your problem. Der Fokus liegt dann auf deinem Problem. The new covenant is never problem focused. Im neuen Bund geht es nie um Problemorientierung. The new covenant prayer is always Christ-focused and the finished work of the cross. Im neuen Bund geht es immer um Fokussierung auf Christus und auf das vollbrachte Werk am Kreuz. That's why you must make it a lifestyle to thank Jesus. Und darum musst du es zu deinem Lebensstil machen, Jesus zu danken. This has to become such a deeply ingrained part of your habit. Und es muss ein so tief in dir verwurzelter Teil deiner Gewohnheiten werden. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. We moved to Brazil 6 years ago. Wir sind vor 6 Jahren nach Brasilien gezogen. We never owned much because we were missionaries and we were happy. Wir haben nie viel Sachen besessen, denn wir sind Missionare und wir sind glücklich. But in America, the Lord told me to buy a house. Aber in Amerika hat mir der Herr gesagt, dass ich ein Haus kaufen soll. I didn't want to buy the house, but he told me. Ich wollte das Haus nicht kaufen, aber er forderte mich dazu auf. I obeyed. Und da gehorchte ich. And I did what he told me. Und tat, was er mir gesagt hatte. It was a miracle. Es war ein Wunder. And we lived there for 10 years. Wir lebten dort 10 Jahre lang. Then the Lord told us to move to Brazil. Dann sagte der Herr, dass wir nach Brasilien ziehen sollten. When we moved to Brazil, we thought, you know what, we will rent out the house and with the money for the rent we will pay off the mortgage. Als wir nach Brasilien zogen, dachten wir, dass wir das Haus vermieten werden und mit dem Geld von der Miete bezahlen wir die Hypothek. And we were traveling somewhere to preach, my wife and me. Und wir reisten irgendwo hin, um zu predigen, meine Frau und ich. And we came home from this trip. Und als wir von dieser Reise nach Hause kamen, I drove my house into the garage. Fuhr ich mein Auto in die Garage. I was not praying, I was not thinking about anything. Ich habe nicht gebetet und auch nicht an irgendetwas gedacht. The moment I drove into my garage. In dem Moment, in dem ich in die Garage fuhr, I just knew. Ich wusste es einfach, we had to sell the house and not rent it out. Dass wir das Haus einfach verkaufen müssen und es nicht vermieten sollen. I looked at my wife. Ich sagte meiner Frau, and I said, sweetheart, ich sagte, Liebling, the house is going. Das Haus wird verschwinden, es muss weg. Going. I said, can't you drive in this? She said, I felt the same. Sie sagte, ich habe dasselbe gespürt. I said, good. Ich sagte, gut. We put the house on the market. Wir boten das Haus zum Verkauf an. But when we moved to Brazil, there was a really big housing crisis in America. Aber als wir dann nach Brasilien zogen, war gerade eine große Immobilienkrise in Amerika. In 6 months, nobody came and even looked at the house. In 6 Monaten kam nicht ein Mensch, um das Haus auch nur anzuschauen. I lowered the price 3 times. Ich setzte den Preis 3-mal herab. So we moved to Brazil. Wir zogen also nach Brasilien. Left the house in America. Das Haus ließen wir in Amerika. And left everything in the hand of a realtor. Und übergaben alles an eine Immobilienmaklerin. She was a friend of ours. Sie war eine Freundin von uns. So, you know, we lived in Brazil and I had to go to preach somewhere. Wir lebten dann in Brasilien und ich musste irgendwo hinreisen, um dort zu predigen. In Mato Grosso interior. Ins Innere von Mato Grosso. And I remember. Und ich erinnere mich. I got an email from a realtor. Ich erhielt eine E-Mail von einem Makler. The realtor said. Er sagte. Reinhard. I have an appointment today. Somebody's coming to look at the house. Pray that they will buy it. Ich habe heute einen Termin und es kommt jemand, um das Haus anzuschauen. Bete, dass sie es kaufen. I said no. Ich sagte nein. Ich bete nicht, dass Gott meine Probleme löst. So lebe ich mein Leben nicht. Meine Probleme wurden vor 2000 Jahren gelöst. Es ist mir egal, dass wir in dem Haus schon seit 6 Monaten nicht mehr gelebt haben. Es ist mir egal, ob es eine Wirtschaftskrise gibt. Ich verschwende meine Energie nicht, um unzählige Stunden intensiv zu bitten, suchen, anklopfen. So lebe ich nicht. Let me give you a little clue here. Lasst mich euch einen Tipp geben. Do you know how God created your body? Wisst ihr, wie Gott euren Körper geschaffen hat? Did you know that? Wisst ihr das? Listen. Hört zu. The coronavirus is not the problem. Fear is the problem. Das Coronavirus ist nicht das Problem. Angst ist das Problem. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because the way God made our human body, weil so wie Gott unseren menschlichen Körper gemacht hat, you can study that. That's a scientific truth. Ihr könnt das studieren, das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Do you like my T-shirt? Gefällt euch mein T-Shirt? Brand new T-shirt. Ein brandneues T-Shirt. We just produced this. Wir haben es gerade erst produziert. I am blessed. Ich bin gesegnet. I am loved. Ich bin geliebt. I am accepted. Ich bin akzeptiert. Beautiful, huh? Wunderschön, oder? We have them in different colors. Wir haben es in verschiedenen Farben. You can find them on our site if you want. Und ihr könnt die T-Shirts auf unserer Seite bekommen. Ich sage das nur, weil ich mich gerade selbst gesehen habe und feststelle, dass es ein wirklich schönes T-Shirt ist. So anyhow. Also, zurück zum Thema. Hier ist das Problem. God created your body, Gott hat deinen Körper geschaffen, that your immune system is so powerful, und dein Immunsystem ist so stark, wenn es so funktioniert, wie Gott es geschaffen hat, the body will always heal itself. Ist es so, dass der Körper sich immer selber heilen wird. Kein Mensch bräuchte Medikamente, wenn wir ein gesundes Immunsystem hätten. One medical scientist said this. Ein medizinischer Wissenschaftler sagte dies. Wenn das Immunsystem so funktioniert, wie es ursprünglich geschaffen ist, it is so powerful, it will destroy the strongest and most aggressive cancer cell that exists. Dann ist es so stark, dass es die stärksten und aggressivsten Krebszellen zerstören würde, die es gibt. So what do we do? Und was machen wir? We are scared of the coronavirus. Wir haben Angst vor dem Coronavirus. Fear weakens the immune system. Aber Angst schwächt das Immunsystem. So if you get the virus, your immune system is so weak that the virus is going to destroy you. Also wenn du das Virus bekommst, ist dein Immunsystem dann so schwach, dass das Virus es zerstört. You were not created for fear, you were created for faith. Du wurdest nicht geschaffen, um Angst zu haben, du wurdest geschaffen, um Glauben zu haben. God created you for faith, not for fear, my friend. Gott hat dich geschaffen, um Glauben zu haben, keine Angst, meine Freunde. Part of the way you've been designed is to live by faith, not to live by fear. Ein Teil des Schöpfungsplanes war es, dass ihr im Glauben und nicht in Angst lebt. So we pray in panic, we pray in fear, we pray in desperation. Und wir beten dann in Panik, in Angst und in Verzweiflung. Nothing happened. Und nichts passiert. Then we leave, we make it a little bit more intense, then finally we convince God. Dann glauben wir, wenn wir es ein bisschen intensiver machen, dann können wir Gott endlich überzeugen. Look at this vicious cycle. Schaut euch doch diesen grausamen Kreislauf an. The more intensely you pray, je intensiver du betest, focused on your problem, auf das Problem fokussiert, the more weaker your immune system gets, because you get stressed. Desto schwächer wird dein Immunsystem, weil du gestresst bist. And stress is one of the greatest factors to weaken your immune system. Und Stress ist einer der größten Faktoren, der dein Immunsystem schwächt. Scientifically proven, das ist wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es zwei Dinge, die dein Immunsystem mehr schwächen als alles andere. Is sugar and stress. Zucker und Stress. Think about this. Denk da mal drüber nach. You can research. Ihr könnt das selber untersuchen. Zucker und Stress sind die beiden Dinge, die dein Immunsystem mehr schwächen als alles andere. So what do we do? Und was machen wir also? We don't pray by wir beten nicht im Glauben. Because we don't know how to pray. Weil wir nicht wissen, was wir beten sollen. Now we get stressed. Und dann werden wir gestresst. When we get stressed, we eat some sugar because it's going to make us feel better because it releases chemicals in the brain. Weil wir gestresst sind, essen wir Zucker, weil wir uns dann besser fühlen, denn er setzt chemische Reaktionen in unserem Gehirn frei. Now we have a double problem. Und dann haben wir ein doppeltes Problem. The double problem is that the sugar shuts down your immune system, so does the stress. Das zweifache Problem ist, dass der Zucker unser Immunsystem herunterfährt und das genau dasselbe macht der Stress. Wake up, people! Ach, meine Güte, Leute! Please. Bitte! What am I talking? Am I talking against sugar? Sage ich etwas gegen Zucker? No, I'm talking about a problem. Focused prayer causes you to be stressed, and stress is super dangerous. Nein, ich spreche darüber, dass problemorientiertes Gebet Stress verursacht und Stress ist sehr gefährlich. God is not a problem-focused God. God is a solution-focused God. Gott ist kein problemorientierter Gott. Gott ist ein lösungsorientierter Gott. Before your problem ever happened, God already had the solution. Bevor dein Problem überhaupt bestand, hat Gott bereits die Lösung. So once we understand that thanksgiving and praise focuses on the God of the solution. Wenn wir erst einmal verstehen, dass Danksagung und Lob uns auf den Gott ausrichten, der eine Lösung hat, everything begins to change. Dann wird sich alles verändern. Listen, this is, I'm gonna tell you a true story. Hör zu, ich erzähle euch eine wahre Geschichte. So finally my realtor sent me this message. Also irgendwann schickte mir meine Maklerin diese Nachricht. Reinhard! This lady is willing to buy your house for the money that you asked. Die Dame ist bereit, dein Haus für das Geld zu kaufen, das du gefordert hast. She has the money, everything is set. Sie hat das Geld und alles ist vorbereitet. But she said there's one condition. Aber es gibt nur eine Bedingung. She wants to do a special checkup to check every little detail of the house. Sie möchte eine extra Kontrolle machen und jedes kleine Detail im Haus überprüfen. You guys do it in Brazil? Macht ihr das in Brasilien auch? So anyhow, she hired one of the worst people in the whole town. Und dann beauftragte sie dafür einen der schlimmsten Menschen der ganzen Stadt. He was first of all expensive. Zuerst einmal war er teuer. Secondly, he made sure that he would find any little problem so they could find a reason to lower the price. Und zweitens achtete er darauf, dass er jedes noch so kleine Problem fand, um den Preis zu drücken. So I was preaching in Interior of Mato Grosso. Ich predigte im Inland von Mato Grosso. It was 8 o'clock in the morning. Es war so um 8 Uhr morgens. And I had to get ready to go to the meeting to preach. Und ich musste mich fertig machen, um in der Versammlung zu predigen. So I was spending time with Jesus. Und da verbrachte ich Zeit mit Jesus. Not praying how most people pray. Ich habe nicht so gebetet, wie die meisten Menschen beten. I was just thanking Jesus, having a good time, hanging out with him. Ich habe Jesus einfach gedankt, hatte eine gute Zeit und hatte Gemeinschaft mit ihm. I remember my translator said to me. Ich erinnere mich, dass mein Übersetzer zu mir sagte. Reinhard. What are you going to preach today? Worüber wirst du heute predigen? I said, I don't know. Ich sagte, ich weiß es nicht. He said, but in 1 hour the meeting starts. Aber in einer Stunde beginnt die Versammlung. Send me the notes so that I can study the notes. Schick mir bitte die Notizen, damit ich sie studieren kann. You know what I said? Wisst ihr, was ich gesagt habe? No. Nein. Not sending anything. Ich schicke es dir nicht. He said, but I want to study what you preach and I can translate well. Er sagte, aber ich will das studieren, was du predigst, damit ich gut übersetzen kann. I said to him, I didn't even think about the meeting. Ich sagte ihm, ich hatte noch nicht einmal über die Versammlung nachgedacht. But he said, you only have 1 hour. Don't you need to prepare? Er sagte, du hast aber nur eine Stunde. Musst du dich nicht vorbereiten? I said, not a sermon. Ich sagte, nein, keine Predigt. What I need to prepare is my heart. Was ich vorbereiten muss, ist mein Herz. My heart I prepare spending time with my beautiful Jesus. Und mein Herz bereite ich so vor, indem ich Zeit mit meinem wunderbaren Jesus verbringe. I said to him, do you know I learned something when I started my ministry? Ich sagte zu ihm, weißt du, ich habe etwas gelernt, als ich begann zu dienen. Never, if you are a pastor, if you are a leader, listen to this. Und ich habe gelernt, dass niemals, und wenn du ein Pastor oder Lehrer bist, hör ganz genau zu. Never study or read the Bible to find a sermon. Ich habe gelernt, dass ich nie die Bibel lesen oder studieren soll, um eine Predigt zu finden. You know, 40 years of ministry, not one time did I study the Bible to find a sermon. In 40 Jahren habe ich nicht einmal die Bibel studiert, um eine Predigt zu finden. I don't do that. Das mache ich nicht. You know why? Wisst ihr warum? The word of God is food. Das Wort des Gottes ist Nahrung. I'm not going to cook for the whole world and starve to death myself. I'm not that stupid. Ich koche nicht für die ganze Welt und verhungere dann selbst. So dumm bin ich nicht. I know many pastors. Ich kenne viele Pastoren. They cook the best sermon for every Sunday morning and they themselves are half starving. Die beste Predigt für Sonntagmorgen zusammen kochen und sie selbst sind schon halb verhungert. Ich koche für mich. I cook for myself. Ich koche für mich. And then I eat. Und dann esse ich. And then I let the rest of the people join me in my food. Und dann lasse ich die anderen Leute Anteil an meinem Essen haben. So for me it's my relationship with Jesus that's the key. Deshalb ist für mich meine Beziehung mit Jesus der Schlüssel. So I said to this guy, no, I'm hanging out with Jesus. Und ich sagte diesem Mann, nein, ich verbringe Zeit mit Jesus. Then I go to the meeting and then I see what the Holy Spirit wants to do. Und dann gehe ich zu der Versammlung und schaue, was der Heilige Geist tun will. Anyhow, we got ready to go to the meeting. Auf jeden Fall machten wir uns bereit zur Versammlung zu gehen. And I turned on my phone. Und ich schaltete mein Handy an und sah eine E-Mail. Here was the E-Mail. Und das war die E-Mail. My realtor sent me an email. Meine Maklerin hatte mir eine E-Mail geschickt. I remember it so well. Ich erinnere mich ganz deutlich daran. 6 years ago. Es war vor 6 Jahren. She said, Reinhard, I have some very bad news for you. Reinhard, sagte sie, ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. Here is the bad news. Und die schlechten Nachrichten sind, this guy who checked through the house, der Mann, der das ganze Haus überprüft hat, he said that so many things have to be fixed. Sagt, dass ganz viele Dinge repariert werden müssen. Actually, things that they're ridiculous. In Wirklichkeit waren das Sachen, die einfach lächerlich waren. They didn't even have to be fixed. Die eigentlich gar nicht repariert werden mussten, aber es gab eine ganz lange Liste. So he said, my realtor said, she said that the lady who wants to buy the house said. Nun sagte die Dame, die das Haus kaufen will, she will only buy the house if you fix all these things. Dass sie das Haus nur dann kaufen wird, wenn du all diese Dinge reparierst. My realtor said, what are you gonna do? Meine Maklerin fragte mich, was ich tun wollte. When I read the email, als ich die E-Mail las, I read it and I saw all the numbers and all the figures. Sah ich all die Zahlen und Punkte. And I have a very good mathematical mind. Und ich habe ein sehr gutes mathematisches Verständnis. I realized, und da erkannte ich, dass ich Geld verlieren würde, wenn ich das alles repariere und so verkaufen würde. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? This bad news, when it came to me, als diese schlechten Nachrichten auf mich zukamen, first thing that happened is what happens to all of us. Passierte als erstes das, was uns allen passiert. The bad news hits you. Die schlechten Nachrichten treffen dich. In your face. Mitten ins Gesicht. Your heart wants to get troubled. Dein Herz möchte unruhig werden. You wanna panic. Du möchtest in Panik geraten. You wanna get upset. Du willst dich aufregen. And then what do we do? Und was machen wir dann? Oh, let's pray, let's pray. Oh, lass uns beten. Let's grab the phone. Beten wir am Telefon. Let's send a message to 29 friends. Ich muss eine Nachricht an 29 Freunde schicken. Our strongest intercessor. An unsere stärksten Fürbitter. Ones who know to convince God to fix the problem. Diejenigen, die wissen, wie man Gott davon überzeugt, Probleme zu lösen. Get out of your religious old covenant mentality, my friend. Meine Freunde, kommt raus aus eurer religiösen Mentalität des alten Bundes. I jumped up from my chair and I was sitting in. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich sprang aus meinem Stuhl auf. Sure, you can ask the guy who was with me. Das stimmt, ihr könnt den Mann fragen, der bei mir war damals. And I was running around in the garden of the house where we were. Und ich rannte im Garten des Hauses herum, in dem wir waren. Like a complete crazy guy. Wie ein vollkommen Irrer. Like this. Etwa so. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus, for this email. Thank you, Jesus, for this email. Danke, Jesus, für diese E-Mail. Danke, Jesus, für diese E-Mail. My pastor friend said. Und mein Freund, der Pastor, sagte. You must have had an amazing, wonderful email. Du musst ja eine fantastische, wunderbare E-Mail bekommen haben. To be so happy. Dass du so glücklich bist. Listen. Hör zu. Ephesians 5:20 says that. Epheser 5, Vers 20 sagt. For everything give thanks. Sagt für alles Dank. For everything give thanks. Sagt für alles Dank. This is the will of God. Das ist der Wille Gottes. In Christ Jesus for you. In Christus Jesus für dich. Reinhard, I always knew you're a little crazy. Reinhard, ich wusste schon immer, dass du ein bisschen verrückt bist. Now I think you're very crazy. Aber jetzt denke ich, dass du sehr verrückt bist. That's what my friend said to me. Das sagte mein Freund zu mir. After I told him what email I got. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was für eine E-Mail ich bekommen habe. I kept saying thank you, Jesus. Und ich sagte immer wieder, danke, Jesus. Look. Schau zu. If I would have done what most people do and what I used to do long, long, long, long time ago. Wenn ich getan hätte, was die meisten Leute tun würden und was ich selbst vor langer Zeit auch gemacht habe. Do you know what would have happened? Wisst ihr, was dann passiert wäre? My heart would have been completely troubled. Mein Herz wäre vollkommen unruhig gewesen. My mind could not have focused on what Jesus wanted to do in that meeting and we had an amazing powerful meeting. Meine Gedanken hätten sich nicht auf das konzentrieren können, was Jesus in dieser Versammlung tun wollte und wir hatten ein fantastisches Treffen. I would have spent probably the next few days in panic trying to convince God to somehow fix that problem in America. Ich hätte wahrscheinlich die nächsten paar Tage voller Panik verbracht und versucht, Gott davon zu überzeugen, dass er dieses Problem in Amerika irgendwie löst. You know what I did? Wisst ihr, was ich tat? I was thanking Jesus. Ich habe einfach Jesus gedankt. Thanking Jesus. Ich habe ihm einfach gedankt. It's finished. Es ist vollbracht. If everything works together to good for me, wenn alles zu meinem Guten wirkt, then you tell me what I still have to convince God. Dann verrate mir mal, wovon ich Gott noch überzeugen müsste. Send me a message and tell me. Schick mir eine Nachricht und sag's mir. My team will read it. Mein Team wird es lesen. I don't have time to do. Ich habe keine Zeit mehr, das zu tun. Wenn ich gesegnet bin mit jedem einzelnen Segen, den es gibt, if I've been giving everything that I need for life of the same quality as God, then you tell me what I should have convinced God of in that moment. Wenn ich alles bekommen habe, was ich für ein Leben in derselben Qualität wie das von Gott habe, dann sag mir, wovon ich Gott noch überzeugen soll. Sag's mir. There was nothing to convince God. Es gibt nichts, wovon wir Gott noch überzeugen muss. My heart was already convinced. Mein Herz muss überzeugt werden. The work of the cross is finished. Das Werk am Kreuz ist vollendet. My life is victorious. Mein Leben ist siegreich. Faith is not calculated into my life. God never calculated. It's not part of the equation. Ich rechne in meinem Leben nicht mit einer Niederlage. Gott rechnet nicht damit. Sie ist kein Teil der Gleichung. I will never, by the grace of God, go back to that stressful old covenant lifestyle. I don't want to. Ich werde durch die Gnade Gottes nie wieder zurück zu diesem stressigen Lebensstil des alten Bundes gehen. Das möchte ich nicht. I really don't want to. It was very bad. Ich möchte das wirklich nicht. Es war furchtbar. Es war schlecht. First of all, the lifestyle was so bad and stressful. Zuerst einmal war der Lebensstil so schlecht und stressig. Secondly. Und zweitens. The change was so painful. Die Veränderung war so schmerzhaft. I don't want to go back. Ich möchte nicht mehr zurückgehen. So I just kept saying, thank you, Jesus. Ich sagte immer wieder, danke Jesus. Und dann gehe ich zu der Versammlung. And later in the afternoon when we had a break, und später am Nachmittag, als wir eine Pause hatten, I responded to the email. Antwortete ich auf die E-Mail. And I said to my realtor, und ich sagte zu meiner Maklerin, look, there is a guy in town, schau, da gibt es einen Mann in der Stadt, got a business, der eine Firma hat, houses. Die Häuser repariert. I said, whenever our house needed to be fixed, we always use this guy. Immer wenn in unserem Haus etwas repariert werden musste, haben wir diesen Mann beauftragt. I said, ask this guy to look at these things and to give me a report. Or cement, what it costs. Oh, okay. Ich sagte, bitte diesen Mann die Dinge anzuschauen und dann soll er einen Kostenvoranschlag schicken. She said, okay. Sie sagte, okay. Listen. Hör zu. It was Sunday afternoon. Es war am Nachmittag. I never asked God to help me. Ich habe Gott nie gebeten, mir zu helfen. I just kept saying thank you. Ich habe einfach immer weiter gedankt. And not only saying thank you. Und weil ich Danke gesagt habe. My heart was convinced that everything is going to be all right. War mein Herz davon überzeugt, dass alles in Ordnung sein würde. Everything will be alright. Alles wird in Ordnung sein. You know why everything will be alright. Wisst ihr, warum alles in Ordnung sein wird? 1000 years on the cross, why Jesus made everything alright. Weil vor 2000 Jahren am Kreuz Jesus alles in Ordnung gebracht hat. So, why would I stress? Und warum soll ich mich dann stressen? Done that too much. Das habe ich schon viel zu oft gemacht. So here's what I did. Ich tat Folgendes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke, danke. On Monday, am Montag darauf, I got an email. Bekam ich eine E-Mail. Here's what the email said. Und das stand in der E-Mail. My realtor said, I talked to this guy. Meine Maklerin sagte, ich habe mit dem Mann gesprochen. And he looked at everything. Und er hat sich alles angeschaut. And he said, und er sagte, this is what it costs. Es kostet so und so viel. I think it was over $7,000. Ich glaube, es waren über $7,000. Etwa 30 oder 40.000 Reais. It wasn't such an expensive house. Es war kein so teures Haus. So she said, this is what it costs. Sie sagte, also das kostet es. But the guy said, aber der Mann sagte, he will do the labor for you for free. Dass er die Arbeit für dich umsonst machen wird. And out of his own pocket he's paying for all the material. Und aus seiner eigenen Tasche wird er für das ganze Material aufkommen. I said, go ahead and tell him he can fix it. Ich sagte, okay, sag ihm, er kann das alles reparieren. You know, many stories like this I could tell you. Wisst ihr, wie viele Geschichten es gibt, die ich euch erzählen könnte? You can probably tell me many stories like this too. Ihr könnt mir wahrscheinlich auch viele solcher Geschichten erzählen. Just your story is a little bit different. Nur dass eure Geschichten ein bisschen anders sind. The story goes like this. Eure Geschichten gehen so. I got this email. Ich habe diese E-Mail bekommen. Ich habe 4 Monate lang gebetet. Nichts hat sich geändert. Und so hatte ich noch intensiver gebetet. Dann fastete ich noch ein bisschen. Und dann habe ich all meine Freunde gebeten, für mich zu beten. Ich wurde so wütend auf Gott. Ich wurde so wütend auf mich. Ich weiß einfach nicht, warum Gott meine Gebete nicht beantwortet. Do you know what God is doing? Wisst ihr, was Gott tut? God is looking at you and says, Gott schaut dich an und sagt, I don't know why my child is not responding to my finished work of the cross. Ich weiß nicht, warum mein Kind nicht auf mein vollbrachtes Werk am Kreuz reagiert. Wow. That's powerful. Ist poderoso. I never thought of it. Wow, das ist stark. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. So here. Das gefällt mir. We are saying. Und wir sagen dann. I don't know. Wow, this is beautiful. Sorry, so beautiful. Das ist so schön. Entschuldigung. We are saying. Wir sagen also. I don't know why God is not responding to my prayer. Ich weiß nicht, warum Gott nicht auf meine Gebete reagiert. And God is saying. Und Gott sagt. I don't know why my child is not responding to the finished work of the cross. Ich weiß nicht, warum mein Kind nicht auf das vollbrachte Werk am Kreuz reagiert. Wow. Wow. If you can catch this. Wow, wenn ihr das ergreifen könnt. A lot of things are going to change in your life. Werden sich viele Dinge in eurem Leben ändern. So respond. Also reagiert drauf. Everything that doesn't fit in the finished work of the cross, just leave these things alone. Lasst alles, was nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz passt, einfach liegen. I know there are some Bible verses that I don't understand. Ich weiß, es gibt ein paar Bibelverse, die ich nicht verstehe. That's okay. Das ist okay. They don't stress me. Sie machen mir keinen Stress. No, there are pastors who have to have the answer to everything. Es gibt aber Pastoren, die die Antwort auf alles haben müssen. I'm not one of those. Aber ich bin keiner davon. So if you want to have the answer to everything, send an email to the pastor who knows everything. Don't send it to me. Wenn ihr also alles wissen wollt, dann schickt eine E-Mail an einen Pastor, der alles weiß, aber schickt sie nicht mir. Because I don't know everything and I don't even care. Denn ich weiß nicht alles und es ist mir auch egal. Send Matthäus the question. Schick die Fragen an Matthäus. I think he knows more than me. Ich glaube, er weiß mehr als ich. Oh, life is so good, people. Ah, das Leben ist so gut, Leute. So anyhow. Aber zurück zum Thema. If it doesn't fit in the finished work of the cross, make a decision, leave it. Wenn es nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz passt, trefft die Entscheidung und lasst es los. Always ask the question. Stellt immer zwei Fragen. Simple question. Zwei einfache Fragen. Number one. Erstens. Has the death, the burial and the resurrection of Jesus paid for this? Hat der Tod, die Grablegung und die Auferstehung Jesu dafür bezahlt? Second question. Zweite Frage. Does Jesus have it? Hat Jesus es? Because if Jesus have it, you have it. Denn wenn Jesus es hat, dann hast du es auch. Look. Schau. God made Jesus joint the heir of everything. Gott hat Jesus zum Erben von allem gemacht. You are a joint heir of Jesus. Du bist ein Miterbe Jesu. So you have to stop living by your strength. Darum musst du aufhören, aus deiner eigenen Kraft zu leben. You have to stop living by your wisdom. Und du musst aufhören, aus deiner eigenen Weisheit zu leben. You have to stop living by your money on your Du musst aufhören, von deinem Geld auf deinem Bankkonto zu leben. You have to live on the money in the bank account of heaven. Du musst von dem Geld auf dem Bankkonto des Himmels leben. You have to stop living by your health. Du musst aufhören, aus deiner Gesundheit heraus zu leben. You have to start living by the health of your Jesus. Und du musst anfangen, aus der Gesundheit deines Jesus heraus zu leben. Has everything and whatever he has, you have. Er hat alles und was immer er hat, das hast du auch. But you have to appropriate. Aber du musst es dir durch Glauben aneignen. Get this inside of your heart. Krieg das in euer Herz rein. I'm gonna say it hundreds of times until you get so sick of it that you will start to grab. Ich sage es euch 100 Mal, bis es euch so auf die Nerven geht, dass ihr müde werdet und es begreift. You have to take everything that Jesus has and Jesus is. Du musst alles nehmen, was Jesus hat und was Jesus ist. You know, Jesus changed the prayer. Weißt du, Jesus hat das Gebet verändert. From you trying to get God to do something for you. Von euch, die versuchen, Gott dazu zu bringen, etwas für euch zu tun. To you getting hold of who God is for you. Hin zu euch, die das begreifen, wer Gott für euch ist. Listen to this. Hört euch das an. The finished work of the cross is so radical and so powerful. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist so radikal und kraftvoll, that even the apostle Peter did not understand. Dass selbst der Apostel Petrus es nicht verstanden hat. Not even after he was baptized in the Holy Spirit. Nicht mal nachdem er schon mit dem Heiligen Geist getauft wurde. So. Not even after he experienced incredible supernatural miracles, such as people being healed by his shadow. Nicht mal, nachdem er unglaubliche übernatürliche Wunder erlebt hat, wie zum Beispiel, dass Menschen durch seinen Schatten geheilt wurden. Not even after he preached in one sermon, 3,000 people got saved. Nicht mal, nachdem er eine Predigt gehalten hatte und 3,000 Menschen wurden gerettet. Look what happens in Acts chapter 10. Schaut euch an, was in Apostelgeschichte 10 passiert. Peter, already well into his ministry, still had old covenant mindset. Petrus war bereits mitten in seinem Dienst und hatte trotzdem noch Denkweisen des alten Bundes im Kopf. And his old covenant mindset limited him. Und sein Denken des alten Bundes beschränkte ihn. Why am I telling you this? Warum sage ich euch das? I want you to see that how hard it is to have a renewed mind and to grab hold of the new covenant. Ich möchte, dass ihr erkennt, wie schwer es ist, ein erneuertes Denken zu haben und den neuen Bund wirklich zu begreifen. Thank God for Paul. Gott sei Dank gab es Paulus. He rebuked Peter in Galatians. Er wies Petrus im Galaterbrief zurecht. Publicly. Öffentlich. Look what happened in Acts 10. Schau, Apostelgeschichte 10. The new covenant. Der neue Bund. Is a covenant between God and Jesus Christ. Ist ein Bund zwischen Gott und Jesus Christus. Please, people, study my book of the new covenant in no limits carefully. Bitte, bitte, Leute, studiert meine Bücher Leben in der Fülle und Leben ohne Begrenzung sorgfältig. If you bought the book, don't read it too quickly. Wenn ihr die Bücher gekauft habt, lest sie nicht zu schnell durch. Study it carefully with the Holy Spirit. Studiert sie sorgfältig mit dem Heiligen Geist. Don't read it half-hearted. Lest sie nicht halbherzig. That doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. So you have to carefully study the finished work of the cross. Ihr müsst das vollbrachte Werk am Kreuz sorgfältig studieren. So the new covenant included everybody. Der neue Bund umfasste also jeden Menschen. God and Jesus made a covenant. Gott und Jesus machten einen Bund. By faith, anybody can enter that covenant. Und durch Glauben kann jeder in den Bund eintreten. Brazilians, Austrian, American, Jews, Gentiles, anybody. Brasilianer, Österreicher, Amerikaner, Juden, Heiden, jeder. That's the power of the new covenant. Das ist die Kraft des neuen Bundes. So what happened? Also was ist geschehen? There is a religious man. Es gab da einen religiösen Mann. He has a heart for God. Der ein Herz für Gott hatte. But he doesn't know God. Aber er kannte Gott nicht. So he gives money and he prays. Deshalb gab er Geld und er betete. Order. He doesn't know how to pray and he doesn't know really how to give money right. Er wusste nicht, wie man betete und er wusste auch nicht, wie man richtig Geld gibt. Gave the money to the poor, not to the church. Er gab das Geld den Armen und nicht der Gemeinde. But because his heart, aber weil sein Herz wanted God, Gott wollte, God sent an angel. Schickte Gott einen Engel. The angel did not preach the gospel. Aber der Engel predigte nicht das Evangelium. The angel said, go and send for Simon. Der Engel sagte, geh und lass Simon holen, also Petrus. So Peter came to this house. Petrus kam in dieses Haus. But Peter would have never accepted those people getting saved. Aber Petrus hätte es nie akzeptiert, dass diese Menschen gerettet werden. Because Peter had a religious old covenant mindset. Denn Petrus hatte ein religiöses Denken im alten Bund. Look what happened. Schaut, was passiert ist. Peter was praying. Petrus betete. And he was hungry. Und er hatte Hunger. This sheet comes down from heaven. Dieses Tuch kam vom Himmel herab. And there was many unclean animals in there. Und da waren viele unreine Tiere drin. And right there, the whole God says to Peter. Und Gott sagte so, dort zu Petrus. Rise up and eat. Steh auf und esse. You go into a trance. Könnt ihr euch das vorstellen? You see a sheet come down from heaven. Ihr seid in einer Trance und seht, dass ein Tuch vom Himmel kommt. And you hear God speak. Und ihr hört, wie Gott sagt. Three times. Dreimal. Peter did not react like this. Petrus hat nicht so reagiert. Wow, God is here. Oh, wow, Gott ist hier. What a vision. Was für eine Vision. Peter rebuked God. Petrus rügte Gott. He said never. Er sagte niemals. I've never done this and I will never do it. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie tun. That's how many people are. Aber so sind viele Menschen. Many, many people. Viele, viele Menschen say the same thing. Sagen das Gleiche. God, what Reinhard is teaching and preaching is crazy. I'm never gonna pray like that. Gott, was Reinhard lehrt, ist so verrückt. Ich werde niemals so beten. You have the freedom to disagree with. Ihr habt die Freiheit, nicht mit mir übereinzustimmen. I give you the freedom and I give you the authority to completely disagree with me. Ich gebe euch die Freiheit und die Autorität, mir vollkommen zu widersprechen. It's fine. Das ist okay. Three times God had to repeat this because Peter would not listen. Dreimal musste Gott es wiederholen, weil Petrus nicht zuhören wollte. Because in his heart and his mind the old covenant was stronger than the new covenant. Denn in seinem Herz und seinem Denken war der alte Bund stärker als der neue. And then the Holy Spirit says there are people waiting for you. Go with them. Don't question. Und dann sagte der Heilige Geist zu ihm, da warten Leute auf dich. Geh mit ihnen und stell keine Fragen. So he goes to these people who are not Jews that Peter would have never preached the gospel to. Also ging er zu den Leuten, die keine Juden waren und denen Petrus niemals das Evangelium gepredigt hätte. Because he didn't believe that the gospel was for them. Denn er glaubte nicht, dass das Evangelium auch für sie war. Because he had a religious mind. Weil er ein religiöses Denken hatte. When he goes there, als er dorthin kam, something happened that is never recorded in the Bible. Ist etwas passiert, das in der Bibel noch nie zuvor beschrieben wurde. While Peter is preaching the gospel, people speak in tongues. Während Petrus das Evangelium verkündet, begannen die Leute in Zungen zu sprechen. That's never recorded anywhere else in the Bible, only one time. Das ist nirgends sonst in der Bibel beschrieben, nur dieses eine Mal. You know why, God? Wisst ihr warum? Because God had to break the religious mentality of Peter. Weil Gott die religiöse Mentalität von Petrus zerbrechen musste. God had to break Peter out of his mindset. Gott musste Petrus aus diesem Denken befreien. Old covenant and religious thinking. Den alten Bund und die religiösen Dinge. 5 Kapitel später, in Acts 15, in Apostelgeschichte 15, the other apostles said, this is wrong. Als die anderen Apostel sagten, ah, das ist falsch, Peter used this argument. Verwendete Petrus dieses Argument. While I was still preaching, God baptized them in the Holy Spirit. Während ich noch predigte, taufte sie Gott mit dem Heiligen Geist. If God does that, who are we? Wenn Gott das macht, wer sind wir denn dann? Who are we? Wer sind wir? See, God had to use several supernatural signs to break the old covenant mentality in Peter. Seht ihr, Gott gebrauchte verschiedene übernatürliche Zeichen, um die Mentalität des alten Bundes in Petrus zu zerbrechen. I understand people. Ich verstehe das, Leute. How hard it is to break out of this wrong religious prayer. I understand. Ich verstehe, wie schwer es ist, aus diesem religiösen Gebet auszubrechen, wirklich. It was hard for me too. Es war für mich auch schwer. But Reinhard. Aber Reinhard. James said. Jakobus sagt. Ja, ja. Ja, ja. And James says a lot of things. Jakobus sagt viele Sachen. That's why Martin Luther said. Darum sagte Martin Luther auch. It was a mistake to put the letter of James into the canon of the scripture. Dass es ein Fehler war, den Jakobusbrief in den Kanon der Schrift zu aufzunehmen. He called it the epistle of straw. Er nannte ihn das Evangelium aus Stroh. A straw, you know, like the straw, like a dried grass. Also Stroh wie getrocknetes Gras. Listen, don't crucify. Kreuzig mich nicht hierfür. Don't crucify me for that. Kreuzigt mich nicht. Martin Luther sagte das. You know, I'm not gonna argue about anything. Wisst ihr, ich diskutiere über gar nichts. But here's what I want you to understand. Aber ich möchte, dass ihr eine Sache versteht. There's a scriptural principle. Es gibt ein Prinzip im Umgang mit der Schrift. That you cannot establish a doctrine on one Bible verse. Dass man kein Dogma aufrichten darf, das nur auf einem einzigen Bibelvers basiert. You can't do that. Das dürft ihr nicht tun. So for me it's very interesting. Und für mich ist es sehr interessant. That people will find one verse which they try to prove to me yes. That new covenant prayer the way I believe it is wrong. Dass Leute einen Vers finden, mit dem sie mir beweisen wollen, dass das Gebet im neuen Bund falsch ist. Here is my answer. Und hier ist meine Antwort. I have none. Ich habe gar keine. I don't really care. Es ist mir eigentlich egal. I made a decision. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Whatever verse in the Bible doesn't fit into the finished work of the cross, I simply leave it. Ich lasse jeden Vers in der Bibel, der nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes passt, einfach links liegen. I just leave. Ich lasse ihn einfach in Ruhe. And I say, don't understand. Und ich sage, ich verstehe es nicht. I say it looks like that what it means, but it doesn't fit in the finished work of the cross, so I leave it. Es sieht so aus, dass es dies bedeutet, aber es passt nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes und darum lasse ich ihn in Ruhe. Rest of the Bible is clear. Denn der Rest der Bibel ist ganz klar. Look at Paul. Schaut euch Paulus an. 3 times he prayed for God to fix the problem. 3-mal betete er, dass Gott das Problem lösen sollte. Do you know many people have used this scripture to justify all sorts of weird doctrines? Wisst ihr, viele Leute haben diese Bibelstelle verwendet, um alle möglichen seltsamen Lehren zu rechtfertigen. About the thorn in the flesh. Über den Stachel im Fleisch. Listen. Passt auf. He did not intensely pray for 5 years. He only prayed 3 times. Er hat nicht intensiv für 5 Jahre lang gebetet. Er betete nur 3-mal. Those of you who use this scripture for we have to pray intensely, you've done it for years, not only 3 times and you quit. Die von euch, die diese Bibelstelle verwendet haben, um zu erklären, dass wir intensiv beten müssen, ihr habt das jahrelang gemacht und nicht nur 3-mal. 3 days. 3-mal. Then God said. Und dann sagte Gott. Quit. Hör auf. Just quit. Hör einfach auf. My grace is enough. Meine Gnade ist genug. You need my strength, my life, my authority, my power. Du brauchst meine Stärke, mein Leben, meine Autorität, meine Kraft. For me it's very clear what the thorn in the flesh was. Und für mich ist ganz klar, was der Stachel im Fleisch war. Context is telling us. Es steht im Kontext. His persecutions. Es ist Verfolgung. God wanted the persecution. Paul wanted the persecutions to stop. Paulus wollte, dass die Verfolgung aufhört. God told him, no, you don't need the persecution to stop. Und Gott sagte ihm, nein, die Verfolgung muss nicht aufhören. Wenn du mitten in der Verfolgung aus meiner Kraft lebst, wird es dir gut gehen. So look, Also schaut. We are taking, for instance, James 1, verse 5. Wir nehmen zum Beispiel Jakobus 1, Vers 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask God. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Then we need to ask. Siehst du, wir müssen doch bitten. Well, first of all, you're not asking for things, you're asking for wisdom. Zuerst einmal bittest du dann nicht um Dinge, sondern um Weisheit. But even there, it's out of the context. Aber selbst da ist es aus dem Kontext gerissen. Do you know what wisdom you're asking for? Wisst ihr, um welche Weisheit ihr bitten sollt? This context does not talk about wisdom to make the right decisions, which job to take, which country to move to. Dieser Kontext spricht nicht über die Weisheit, die richtige Entscheidung zu treffen. Here is the context. Hier ist der Kontext. When you go through trouble, wenn ihr durch Anfechtung geht, rejoice. Dann freut euch. Rejoice. Freut euch. James, you're crazy! Jakobus, du bist verrückt. When I'm in problem, I have to pray to convince God to fix it. Wenn ich ein Problem habe, dann muss ich beten, um Gott davon zu überzeugen, es zu lösen. James said, when you're in problem, rejoice. Jakobus sagte, wenn ihr in Anfechtung seid, freut euch. This is so crazy. Das ist so verrückt. That you need wisdom to understand why you should rejoice when you go through trouble. Dass du Weisheit brauchst, um zu verstehen, warum du dich freuen sollst, wenn du durch Anfechtungen gehst. That's the context. Und das ist der Kontext. You never need to pray for wisdom which decision to make in life because Christ is your wisdom, my friend. Du brauchst niemals Weisheit zu beten, um eine Entscheidung im Leben zu fällen, denn Christus ist deine Weisheit, mein Freund. He is my wisdom. Er ist meine Weisheit. You know what you need wisdom for? Wisst ihr, wofür ihr Weisheit braucht? So that you can rejoice and be happy in the middle of the mess. Damit ihr euch freuen könnt und fröhlich seid mitten im Chaos. That's the context of James. Das ist der Kontext von Jakobus. So I've prayed this hundreds of times. Ich habe dieses Gebet hunderte Male gebetet. And I have this wisdom. Und ich habe diese Weisheit. So when everything is a mess, I'm the happiest guy in the world. Wann immer ich also in Probleme gerate, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. You know why? Wisst ihr warum? Because I have this wisdom. Weil ich diese Weisheit habe. Pray this by faith. Weil ich es im Glauben gebetet habe. Yeah. Let's wrap these things up. So, jetzt fassen wir zusammen. Let me give you some quick reasons why we've prayed so wrong. Ich gebe euch ein paar schnelle Gründe dafür, warum wir so falsch gebetet haben. Remember. Erinnert euch. I've already told you exactly how you pray in your personal prayer. Ich habe euch schon gesagt, wie ihr in eurem eigenen Gebetsleben beten sollt. Be quiet. Sei still. Calm your heart. Beruhige dein Herz. Focus on Jesus. Richte dich auf Jesus aus. You stop asking. Hör auf zu bitten. You say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sag danke, danke, danke, Jesus. You meditate and convince your own heart. Du meditierst und überzeugst dein Herz. Do you think that if you only say thank you, you haven't prayed? Wisst ihr, die meisten von euch denken, dass wenn man nur Danke sagt, dann habt ihr nicht gebetet. Let me ask you something. Let me tell you something. Aber ich möchte euch was erklären. According to the new covenant, saying thank you is much more prayer than asking God. Im neuen Bund ist Danksagung viel eher Gebet als Gott um Dinge zu bitten. Hört ihr das? According to the new covenant, saying thank you for what God has given you is much more of a prayer than asking God to give you stuff. Im neuen Bund ist Danken für das, was Gott dir gegeben hat, viel eher ein Gebet als Gott darum zu bitten, dir Dinge zu geben. Viel mehr. But the religious mind says, aber das religiöse Denken sagt, this can't be prayer. Das kann doch kein Gebet sein. Hang on, Reinhard. Buddy, Reinhard. I've spent 1 hour in my chair. Ich habe eine Stunde auf meinem Stuhl verbracht. Just enjoying Jesus. Und einfach nur Jesus genossen. Wow, I'm blessed with every spiritual blessing. Ich habe einfach nur gesagt, wow, ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Because I have been blessed. Und weil ich gesegnet bin, this will be such a beautiful day. Wird es so ein wunderbarer Tag werden. It doesn't matter what happens, it's going to be amazing. Egal was passiert, es wird fantastisch. By faith I take this blessing. Im Glauben nehme ich diese Segnungen. They are going to manifest. Sie werden sich manifestieren. They're going to manifest in my health. Sie werden sich in meiner Gesundheit manifestieren. Oh, my Jehovah. He's my peace, shalom. Oh, mein Jehova, er ist mein Friede, shalom. Today is going to be a day of peace. Heute wird ein Tag des Friedens. How beautiful. Wie wunderbar. That's not prayer. Das ist doch kein Gebet. You know why you think that's a prayer? Wisst ihr, warum ihr das denkt, dass es kein Gebet ist? Because you don't live by the true Christianity of the finished work of the cross. You live by your own work. Weil im Christentum nicht das durch das vollbrachte Werk am Kreuz gelebt wird, sondern durch die eigenen Werke. Because when you haven't prayed the way you think you should pray, you feel you haven't worked. Denn wenn du nicht auf die Weise betest, wie du denkst, dass man beten sollte, dann hast du das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Aber schau. Look, Olli. Most Christians think praying has to be hard work. Die meisten Christen denken, dass Gebet harte Arbeit sein müsste. Catch this. Bitte erfasst das. Most Christians think praying has to be hard work. Die meisten Christen denken, Gebet muss Schwerstarbeit sein. But in reality, praying is a response to the hard work. Aber in Wirklichkeit ist Gebet eine Reaktion auf die Schwerarbeit des vollbrachten Werk am Kreuz. Can you catch it? Habt ihr das verstanden? Praying is not hard work from your part. Gebet ist keine harte Arbeit von eurer Seite aus. Praying is a response to the hard work that Jesus did in Gethsemane and on the cross. Gebet ist eine Reaktion auf das schwere Werk, das Jesus in Gethsemane und am Kreuz vollbracht hat. What's the response? Das ist die Reaktion. Thank you. Danke. You're beautiful. Du bist wunderbar. Ich liebe dich. Thank you for your love for me. Danke für deine Liebe für mich. What a day it's gonna be. Was für ein toller Tag wird heute. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Nissi, my banner of victory. Jehovah Nissi, mein Siegesbanner. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, mein Versorger. Jehovah Rapha, my health. Jehovah Rapha, meine Gesundheit. Ah, oh, it's gonna manifest. Ah, das wird sich manifestieren. Das ist herrlich. Oh, you are so amazing. Du bist so fantastisch. Spend time like that. Und verbringe deine Zeit so. You know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? That's real prayer. Das ist echtes Gebet. What's gonna happen? Wisst ihr, was dann passiert? Your heart will be at peace. Dein Herz wird Frieden haben. Stress will go. Und der Stress wird weg sein. Life will be, your day will be beautiful. Dein Tag wird wunderschön werden. And you will see a lot of opportunities all day long. Und du wirst den ganzen Tag viele Gelegenheiten erkennen. And because you're not problem focused, und weil du nicht problemorientiert bist, your heart has faith. Wird dein Herz glauben. Because problem focused prayer kills faith. Denn problemorientiertes Gebet tötet den Glauben. Don't kill faith. Tötet den Glauben nicht. Morgen, will continue. Morgen machen wir weiter. We will talk about convincing your heart. Wir sprechen darüber, wie ihr euer Herz überzeugt. Wir sprechen über geistliche Kampfführung, über Fürbitte. We'll talk about fasting. Fasten. Wir lieben euch, Leute.